Guten Morgen von meiner Seite aus. Den meisten habe ich ja schon guten Morgen gesagt, aber das nochmal ganz offiziell von hier vorne. Ich bringe Grüße aus Bad Gandersheim mit. Ich sage das einfach mal so ganz frei. Ich weiß nicht, wer Baylis Conley kennt, vom Namen her bestimmt, der ein oder andere. Dort habe ich mich für, also wir wohnen in Bad Gandersheim, wir sind mit dem Glaubenszentrum dort sehr gut befreundet. Und kenne da auch so ein paar Leute. Und im Herbst ist Baylis Conley auf eine Männerkonferenz in Bad Gandersheim. Nur eine kleine Werbung, nicht in eigener Sache, sondern vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Ich habe mich dort selber auch angemeldet und das sind immer sehr inspirierende Zeiten, die Männerkonferenzen in Bad Gandersheim diesen Herbst. Datum müsstet ihr auf der Internetseite nachgucken, wann das ist. Baylis Conley. Freue ich mich persönlich auch sehr drauf. Ja, ich freue mich, in der nostalgischen Heimat zu sein. Das ist immer so ein kleines Comeback und das tut auch innerlich gut. Wobei der Harz ist sehr schön, muss ich sagen. Nochmal, kommt uns besuchen. Helga, kommt uns besuchen, habe ich dir schon gesagt. Kommt uns gerne besuchen. Jederzeit, jeder von euch, einen Telefonanruf entfernt. Und das kann möglich gemacht werden. Danke, lieber Jens, für die Verlesung des Textes. Du hast übrigens gerade, als du ein Gebet gesprochen hast, ein Stück weit auch das gebetet, wo es um den Inhalt geht. Das wirst du gleich noch sehen. Also da sehe ich eine Bestätigung und auch Leitung des Heiligen Geistes drin, dass auch das durch dein Gebet nochmal so bestätigt worden ist. Bin immer wieder erstaunt, wie Gott das macht, so wenn man sich auf ihn verlässt, so die Fäden zusammenwebt. Zu mir hat mal jemand gesagt, Ruben, ich finde das gut, dass du so dich über die Jahre hast nicht entmutigen lassen und so das innere Feuer hast am Brennen gehalten. Und da dachte ich, gut, das ehrt einen ja so, ne, wenn man sowas hört, dass du dabei geblieben bist, am Glauben geblieben bist und so weiter. Aber ich möchte es einfach zur Ehre Gottes sagen, für mich und für uns. Nicht wir halten unser Feuer am Brennen, sondern es ist die Kraft Gottes, die unser Feuer, unsere Frische am Brennen hält. Es ist seine Gegenwart und es ist seine Kraft. Und wir haben heute Morgen gelesen von den 10 klugen und 10 törichten Jungfrauen. Die Geschichte haben wir alle schon mal gehört, oder? Ein paar Mal. Und ich möchte heute Morgen einfach ein paar Highlights aus diesem Text herausholen, die mich persönlich auch ganz neu angesprochen haben und ermutigt haben. Und ich habe vor, heute Morgen zu ermutigen, also nicht zu entmutigen, zu ermutigen. Wem geht es gut heute? Okay, den meisten ja. Und daran habe ich auch nicht vor, irgendetwas zu ändern. Das wäre ja furchtbar, wenn man aus dem Gottesdienst geht und sagt und gefragt wird, Mensch, du siehst so niedergeschlagen aus, wo kommst du denn her? Ja, ich komme aus dem Gottesdienst. Das wäre eine furchtbare Vorstellung. Ich bin der Überzeugung, dass da, wo wir Gottesdienst feiern, dass da Ermutigung stattfinden darf und dass uns Gottes Wort doch auferbaut. Das ist übrigens auch biblisch, wenn wir mal in die Gaben des Heiligen Geistes reingucken. Alles soll zur Auferbauung dienen. Und der Heilige Geist, Gottes Gegenwart, ist hier, um uns aufzuerbauen, damit wir im Glauben frisch bleiben, ermutigt werden und das Gottesreich kommt in und durch uns. Die 10 Klugen, die 5 Klugen und die andere Hälfte, törichten Jungfrauen. Eine Geschichte, die man oft gehört hat. Ich habe da auch viele Predigten drüber gehört und auch das ein oder andere Mal schon gepredigt. Ich möchte zuerst einmal in diese Geschichte einsteigen, um was es Jesus hier eigentlich letzten Endes geht. Die Hoffnung für alle steigt in diesen Text, Matthäus 25, Vers 1 bis 10, 1 bis 13, steigt die Hoffnung für alle Übersetzung ein und sagt, wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt, wird es sein wie bei den 10 Mädchen, die bei einer Hochzeit als Brautjungfern mit ihren Lampen den Bräutigam abholen sollten. Also hier der Ausdruck, wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt. Wir gucken mal in Luther rein, der so ein bisschen näher an sag ich mal, Originaltext dran ist, da wird nicht übersetzt, wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt, sondern da wird ein Wort gebraucht. Und Luther übersetzt, dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen. Also Luther, setzt du das gleich und wir sehen hier das Verständnis. Die Herrschaft des Menschensohnes ist gleichgesetzt mit dem Himmelreich, mit dem Reich Gottes. Und das möchte ich hier einmal vorweg sagen. Hier geht es nicht darum, um irgendetwas ganz weit Fernes oder ganz Unverständliches. Jesus geht es hier darum, dass der Leser und der Hörer, also der Hörer von seinen Worten eins versteht, dass es um sein Reich geht. Und das Schöne ist, da sind wir mit eingeschlossen. Und das soll heute Morgen eine Ermutigung sein, dass wir ein Stück weit mehr hören und ein Stück weit mehr in und durch sein Wort, in sein Reich hineinwachsen und gefestigt werden. Und das Schöne ist, Jesus hat sein Reich ja schon vor 2000 Jahren angefangen aufzubauen. Das ermutigt mich und das macht mir Mut, dass Jesus angefangen hat. Und gleichzeitig spricht dieser Text aber auch noch in die Zukunft rein. Ich steige hier einfach mal ein. Wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt, wenn das Reich Gottes beginnt letzten Endes, es deutet aber auch auf etwas Zukünftiges hin, was noch kommen wird. Und ich möchte einfach eine ganz einfach die erste Wahrheit aus diesem Text herausholen, ganz einfach, nicht schwer zu verstehen, einfach die Wahrheit, die erste für heute Morgen, nämlich der Bräutigam kommt. Wir hören über Jesus, dass er derjenige ist, der da war, der da ist und der da kommt. Das heißt, das, was Jesus in der Vergangenheit begonnen hat, das führt er jetzt weiter fort und das wird in Zukunft auch noch kommen und in der Zukunft erfüllt sein. Okay, seid ihr dabei? Jesus hat sein Reich angefangen zu bauen vor zwei Tagen. Das Reich Gottes ist Gott sei Dank gekommen durch Jesus Christus in diese Welt hinein. Es implementiert sich, es breitet sich aus in der Gegenwart und in Zukunft wird es vollendet sein und wird vollkommen da sein oder sichtbar sein. Und in diesem Spannungsfeld leben wir. Das ist übrigens sehr, sehr interessant, wenn man sich mal mit Leuten unterhält in dieser heutigen Zeit. Das kennt ihr, wenn man mit Menschen über Glauben ins Gespräch kommt, die keine persönliche Beziehung zu diesem ewigen Gott haben. Dann ist ganz oft nicht die Frage, ja, Gott gibt oder die Unterstellung, wenn man sich als Christ mit, ich sag mal, Ungläubigen oder mit Menschen, die Gott nicht kennen, unterhält, dann ist ganz oft nicht mal das Problem, dass die sagen, Gott gibt es nicht. Ihr kennt das, auf was ich jetzt hinaus möchte. Sondern das Problem ist ganz oft, dass die sagen, ja, wenn es diesen Gott gibt, also viele gehen schon davon aus, es könnte ihn geben, wenn es diesen Gott gibt, warum denn das ganze Böse auf dieser Welt? Habt ihr das schon mal gehört? Bestimmt. Wir waren gestern auf einer Geburtstagsfeier eingeladen, hier in Schneverding, meine Frau und ich. 2 Stunden lang mit 2, 3 Leuten ganz gut auf dieser Feier unterhalten, über Gott. Und genau über diesen zentralen Punkt, ja, wenn es diesen Gott gibt, warum das ganze Böse auf dieser Welt, wie ist das möglich? Und ein Stück der Antwort liegt da drin. Ja, wir leben in dieser Spanne, wo Gottes Reich sich vor 2000 Jahren angefangen hat, in diese Welt zu implementieren, wo Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und in dieser Spanne mittendrin leben wir, wo es Positiv und Negatives gibt. Und dann sehen wir gleichzeitig, dass wenn sich Menschen auf dieses Reich Gottes einlassen, dass dann eine Veränderung stattfindet und dass vom Negativen ins Positive Menschen hineinversetzt werden. Und da liegt ein Stück weit diese Antwort, der Bräutigam kommt, er ist gekommen, er hat sein Reich angefangen aufzubauen, er tut es weiter und er wird in Zukunft aber auch kommen. Und daran liegt so dieser Schlüssel, dass man versteht, wer sich darauf einlässt, der wird erfahren, dass das Reich Gottes für ihn schon gekommen ist und er wird in das vom Negativen in das Positive hineinversetzt. Logische Frage oder logische Schlussfolgerung, würde sich jeder auf das Reich Gottes einlassen, auf den, der angefangen hat, es in diese Welt zu bringen und würde jeder anfangen, nach seinen Prinzipien und nach seinem nicht nur Gesetz, sondern nach seiner Gnade und durch ihn zu leben, würde es nichts Negatives in dieser Welt mehr geben. Und da liegt dieses Spannungsfeld. Und in der Mitte dessen oder letzten Endes liegt hier auch diese komplette Wahrheit. Der Bräutigam kommt. Er ist gekommen, Jesus, aber wir wissen gleichzeitig, Jesus kommt aber auch wieder leibhaftig zurück. Das ist dann die Vollendung des gesamten Reiches Gottes, was sich dann aufrichtet. Und das ist die erste Wahrheit, die ich dir heute Morgen weitergeben möchte. Das hast du vorhin gebetet, lieber Jens. Nämlich, diese Wahrheit wird noch einmal unterstrichen und uns wird ein Stück weit gezeigt in der Offenbarung des Johannes, die uns gezeigt ist, was einmal passieren wird. Und das finde ich ganz toll. Das ist ganz großes Kino. Offenbarung Johannes, des Johannes Kapitel 21. Der Bräutigam kommt, die neue Welt Gottes. Offenbarung 21 heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Schade, ich würde die Ostsee irgendwo vermissen, ich liebe die Ostsee. Und dann heißt es, ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt, wie eine Braut, hier haben wir wieder Braut, Bräutigam, wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein, er wird bei ihnen wohnen und sie werden mein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn das, was einmal war, ist für immer vorbei. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich schaffe alles neu. Und er forderte mich auf, schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Was für eine Wahrheit. Diese Wahrheit wird dadurch unterstrichen. Der Bräutigam kommt. Das Reich Gottes hat begonnen, es breitet sich jetzt weiter aus und es findet die Vollendung, indem das diese Wahrheit kommen wird, Jesus kommt wieder. Und das finde ich eine Hoffnung, die wir haben. Was kommt uns aus diesem Text hervor? Was beschreibt diese Wahrheit? Hier heißt es, alles wird einmal nicht mehr sein, was war. Und ja, das Ganze, in dieser Spannung, in der wir leben, in dieser Welt, Krieg, Ukraine, Pandemien, schlimme Dinge, es wird sich an Kindern vergangen, es passiert das und das und das. All das Negative, alles wird einmal, wenn die Zeit erfüllt ist, irgendwann einmal aufhören. Auch all das Gute, was jetzt hier ist, wo die Menschen ihre Sicherheiten draufbauen. Geld, Reichtümer etc., das ist ja nicht verkehrt, das ist auch ein Geschenk Gottes, was Gott gibt. Aber alles wird einmal weggeblasen sein, wird einmal aufhören. Ich finde das eine tolle Botschaft. Denn alles ist begrenzt, was wir in dieser Zeitspanne, in der wir sind, haben. Und die Botschaft dahinter ist, der Bräutigam kommt zurück. Ich finde das toll. Ich finde das ermutigt einen, weil dadurch verstehen wir und können wir auch Menschen Hoffnung geben und sagen, ja, wir verstehen vieles. In dieser Epoche, in der wir leben, verstehen wir vieles nicht. Aber ich möchte dir weitergeben, alles wird einmal aufhören. Und es wird der Zeitpunkt kommen, wo der Bräutigam kommt, wo Jesus zurückkommt, wo sich Menschen vor ihm irgendwann einmal verantworten müssen. Ich finde das eine tolle Botschaft. Das war die erste Wahrheit. Der Bräutigam kommt zurück. Alles wird einmal vergehen, was war. Es gibt keine Trauer mehr, es gibt kein Leid mehr, es gibt keine Krankheit mehr. Es gibt auch kein Denken, oh, wie traurig war das mal, was ich dann erlebt habe. Wird nicht mehr existieren, es wird etwas Neues geben. Ich könnte darüber anfangen zu predigen, mich daran verlieren. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen und einfach durch den nächsten Punkt auch noch einmal ermutigen. In diesem Text von den törichten und klugen Jungfrauen ist die eine Wahrheit, der Bräutigam kommt zurück. Jesus kommt wieder. Das Zweite, was ich in diesem Text sehe, was mir persönlich wichtig geworden ist, und das geht aus dieser Geschichte hervor, ganz einfach, nicht theologisch groß, kompliziert, ganz einfach diese Wahrheit, man weiß nicht, wann er kommt, aber dass er kommt, steht fest. Punkt. Man weiß nicht, wann er kommt. Der Bräutigam kommt. Zweitens, man weiß nicht, wann er kommt. Und das finde ich aber auch wiederum toll, denn alle haben die gleiche Fairness bekommen, oder? Also wenn jetzt drei Leute wüssten, wann er kommt und der Rest der Welt nicht, der Rest der Menschheit nicht, dann wäre das irgendwie unfair. Ja, Jesus hat mal gesagt, nicht einmal der Menschensohn weiß, wann er kommt. Ich bin davon überzeugt, jetzt muss er es wissen, ansonsten wäre er nicht wieder Teil der gesamten Gottheit geworden und hätte diese Herrlichkeit wieder zurückbekommen. Das nur nebenbei erwähnt. Aber alle haben die gleiche Fairness. Keiner weiß, wann er kommt. Punkt. Und das finde ich fair. Also ich kann nicht sagen, Jens, du weißt es, sag mir das mal bitte. Und Jens sagt, Edgy-Badgy, verrate ich dir nicht. Ich weiß es, ich bin vorbereitet und du nicht. Oder ich kann vorbereitet sein und du nicht. Alle haben die gleiche Fairness. Ich habe mich letztens mit ein paar Leuten über dieses Thema wieder unterhalten. Und dann gibt es ja manchmal so die ganz, was heißt ganz klugen, die meinen es ein Stück weit besser zu wissen. Die dann sagen, ja, laut Errechnung so und so muss er innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre kommen. Da komme ich in ein theologisches Problem. Also erstmal ganz persönlich. Ich persönlich glaube auch, dass es nicht mehr lange dauert. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren sein wird. Das ist meine Meinung. Aber wenn ich daraus ein Gesetz mache oder anfange zu sagen, so wird es sein, dann komme ich in ein theologisches Problem. Denn keiner weiß, wann er kommt. Und das theologische Problem hier ist, dass Jesus einmal gesagt hat, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Jetzt frage ich mich, wenn dieser ewige Gott sagt, heute sagt, ich warte noch einen Tag, ups, dann haben wir noch mal 1000 Jahre weiter, dann schreiben wir das Jahr 3021. Wenn Gott heute sagt, ich warte noch einen Tag aus Gnade. Ist möglich bei ihm, oder? Was ist bei Gott ein Tag? Keiner weiß, wann er kommt. Gleiche Fairness für alle. Und ich möchte auf diesen Hintergrund von der damaligen Zeit mal ein kleines bisschen eingehen. Diese Botschaft mit keiner weiß, wann er kommt, habe ich oft in meinem, ich weiß, in meinem Jugendalter, Kindesalter, oftmals mit, ich weiß nicht, ob ihr euch da jetzt einversetzen könnt, aber oftmals diese Botschaft, wenn ich als Kind und Jugendliche hörte, Jesus kommt bald, sei vorbereitet, mit dieser unterschwelligen Angstverbreitung gehört. Kennt ihr das? Habt ihr das mal so wahrgenommen? Sei vorbereitet, Jesus kommt bald und dann wird es ein Tag des Schreckens sein, wenn er wiederkommt. Das hat mir als Kind etwas Angst gemacht oder das hat mich verunsichert. Ich möchte auf den Hintergrund eingehen, weil das ist keine Botschaft der Angst. Sei vorbereitet, Jesus kommt bald. So nach dem Motto, wehe, du bist es nicht. Es ist eine Botschaft der Freude. Und ich möchte das einmal unterstreichen, warum. Jesus lebt ja in der damaligen Zeit. Es ist in das Judentum, in deren Tradition reingekommen und hat so gesprochen, dass sie es in ihrem Hintergrund, von dem Hintergrund der Juden, ihrer Traditionen auch verstanden. Im heutigen Palästina und auch zum Teil bei den Juden findet man zum Teil noch die gleiche Tradition, wie man Hochzeiten feiert, nämlich wie folgt. Jetzt war der Bräutigam und die Braut den ganzen Tag beschäftigt zu feiern. Und die Gäste waren eingeladen zu feiern. Und das ging in der Tradition damals eigentlich den ganzen Tag. Man feierte den ganzen Tag durch. Und bei Einbruch der Nacht fand traditionell das Hochzeitsmahl im Haus des Bräutigams statt. Finde ich sehr interessant. Das Hochzeitsmahl im Haus des Bräutigams. Da hat man alles schön gemacht, da hat man alles hergeschmückt und so weiter. Finde ich toll. Das Beste, was der Bräutigam zu bieten hat in seinem Haus, wird alles herausgeputzt. Sehen wir auch die Parallele zu Jesus. Er sagt, ich gehe, um euch Wohnung zu bereiten. Und ich habe dann immer gedacht, wenn Jesus sagt, ich bereite euch Wohnung im Himmel, ja, das sind so Eigentumswohnungen und so weiter. Ich stelle dir einfach mal einen Vergleich auf. Wenn der Bräutigam etwas vorbereitet für die Braut. Ich nehme einen ganz, ganz einfachen Vergleich. Ich weiß nicht, Jens, was ist dein Lieblingsland? Ist es Deutschland oder ist es ein anderes Land? Okay, sag mal, wenn du sagen möchtest. Namibia. Wie heißt der Präsident von Namibia? Hage Geingob. Jetzt stell dir mal vor, den triffst du und er sagt, Jens, hör mal her, ich möchte dir eine Freude machen. Ich habe heute entschlossen, wenn du in ein paar Jahren nach Namibia ziehst, weiß nicht, ob es jetzt ein prophetisches Wort ist, wahrscheinlich nicht, das sind nur meine Gedanken, ja. Wenn du eines Tages mal nach Namibia kommst, ich möchte dir ein Anwesen dort vorbereiten und ich habe alle Ressourcen des Landes gehen ab heute in den Bau deines Anwesens rein. Die besten Ingenieure werden weltweit abgezogen, die ich habe, die unterwegs sind, und werden sich nur Tag und Nacht mit dem Bau deines Grundstückes und deines Hauses, deines Anwesens beschäftigen. Das Beste und alles, was an Ressourcen und Kraft meines Landes zur Verfügung steht, geht in den Bau deines Anwesens rein. Eine billige Eigentumswohnung? Nö. Vergleichbar mit einer normalen Villa? Nö. Prunk, Reichtum und Staunen? Ja. So, jetzt haben wir, um diesen Vergleich so ein bisschen zu nehmen, jetzt haben wir hier einen menschlichen Ingenieur, einen menschlichen König, der was Schönes für jemanden vorbereitet. Und jetzt kommt hier die Aussage, dass Jesus für uns, der Bräutigam für uns, die zukünftige Stätte vorbereitet. Jetzt frage ich mich, was Menschen nur ansatzweise schön machen können. Ein Riesenanwesen, ein Riesenheim, ein Riesendasein, das wird bei Gott nur Staub und Asche sein, entgegen dem, was er für uns vorbereitet. Finde das toll. Habe ich vor einiger Zeit schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob das hier war, aber das sehen wir auch in der Bibel. Wir lesen in Offenbarung, dass zum Beispiel die Straßen im Himmel aus Gold sind. Also das heißt, was wir an Teer, an Bodenbelag auf der in unserer Welt benutzen, Teer, Schotter und was weiß ich, das ist im Himmel Gold. Also das ist der, muss man sich mal vorstellen, das ist der Bodenbelag, das ist der Teer für die Straßen. Ist schon ein bisschen was, ne? Das ist der Teer für die Straßen. Nur mal so einen Vergleich zu geben. Im Haus des Bräutigams wird alles vorbereitet für das Fest. Für die Gäste, die eingeladen sind, für die Braut. Gott bereitet was für uns vor. Und jetzt hat man in der gesamten, und bei Einbruch der Dunkelheit fand das Hochzeitsmahl jetzt im Haus des Bräutigams statt. Und in dieses Haus wurde bei Fackelschein zuerst die Braut gebracht. Das heißt, ehe alle anderen Gäste kamen, hat man zuerst die Braut in das Haus des Bräutigams hingebracht, wo alles schön vorbereitet war. Jetzt geht das weiter. Der Bräutigam ist derzeit aber noch anderweitig beschäftigt, während die Braut schon im Haus des Bräutigams wartet. Traditionell war das so, dass der Bräutigam mit den Verwandten, also Vater, Mutter und Tante, Onkel und die großen Brüder, die da saßen und den nochmal richtig inspiziert haben, wenn der nicht ordentlich war, dann hat er vielleicht eins auf die Glocke kriegen können, weiß ich nicht, aber interpretiere ich mal so rein. Jetzt saß der Bräutigam, während die Braut bei Anbruch der Dunkelheit mit Fackelschein in die Bleibe des Bräutigams gebracht wird. Währenddessen feilschte und verhandelte der Bräutigam mit den Verwandten der Braut um deren Geschenke. Finde ich toll. Und aus diesem Verständnis, das ist so eine Art Auslöse, die Braut wird gekauft, und aus diesem Verständnis kann das schon manchmal länger dauern. Und jetzt ist der Hintergrund ganz wichtig zu verstehen. Deshalb wusste man nicht, wie lange diese Verhandlungen dauern. Bräutigam mit Angehörigen, wie lange diese Verhandlungen dauern, das war vollkommen offen. Und währenddessen warteten natürlich alle Eingeladenen, alle Gäste haben gewartet und auch die Jungfrauen, also diejenigen, die dann auch eingeladen waren, die hatten dann auch gewartet. Und jetzt hat man nur auf diesen einen Punkt gewartet, dass bei den Verwandten, wo um die Braut noch verhandelt wird, um den Preis, dass da die Tür aufgeht und dass der Bräutigam mit den Verwandten rauskommt. Und das war jetzt der Startschuss, der Bräutigam kommt. Der zog dann durch die Straßen und dann wussten die Jungfrauen, die dann irgendwo gewartet haben und die anderen, die eingeladen waren, jetzt ziehen wir los mit unseren Lichtern. Das waren wahrscheinlich eher große Fackeln, also nicht so ein kleines Teelicht. Denn, und jetzt komme ich zu dem Punkt zurück, das war ein Fest der Freude. Also man hat jetzt nicht gesagt, oh nein, der Bräutigam kommt, sondern man wartete voller Erwartung und Freude. Wann kommt der Bräutigam? Das war ein Warten. Wann kommt sie endlich her, damit wir losziehen können zur Brau, damit wir feiern können? Und dann ging irgendwo in der Straße die Tür auf und man sah, oh, da hinten geht die Tür auf, der Bräutigam kommt raus. Und dann kamen die Jungfrauen raus mit diesen Lichtern in der Hand, wahrscheinlich eher Fackeln, mit denen man, die gingen ja nicht so traurig auf ihn zu, oh Bräutigam, wir kommen. Die haben getanzt, da war Action, da war Musik in der Straße und man hat die Fackeln geschwungen und die Lichter haben getanzt und die Brautjungfern noch mit dazu. Seid ihr in der Atmosphäre dabei? Also es war ein Fest der Freude. Man wartet, der Bräutigam kommt. Wann ist das endlich soweit? Nicht die Angstbotschaft. Sei bereit. Jesus kommt bald. Wird ein grausamer Tag werden. Hauptsache, du bist bereit. Nein. Ich warte voller Erwartung, der Bräutigam kommt, weil ich schon jetzt dabei bin, zu warten, dass die Tür aufgeht. Und ich kann es kaum abwarten, bis er wiederkommt. Das ist die Botschaft, die dahinter steckt. Niemand weiß, wann er kommt, aber es steht fest, dass er kommt. Die Folge davon ist, dass sich einiges in unserer Zeit auch verzögert, bis Jesus wiederkommt. Die Folge davon ist, oder die Interpretation, wahrscheinlich, und das ist auch biblisch belegbar, wahrscheinlich will Jesus noch mehr Auslöse reinbringen, dass noch mehr dabei sind. Das heißt, die Zeit ist herausgezögert aus Gnade für die, die noch nicht errettet sind. Und jetzt war der Bräutigam mit der Schar der unverheirateten ganzen Freundinnen der Braut tanzend auf dem Weg, mit den Fackeln auf dem Weg in sein Haus, wo die Braut letzten Endes gewartet hat. Ich komme zu einer dritten Wahrheit, auch nicht schwer zu verstehen, ganz einfach. Wir lesen hier von Lampe und Öl. Und auch hier, jeder hat hier die gleiche Chance gehabt. Dem Bräutigam dann irgendwie zu entgegenzugehen, das war das Ziel von allen. Aber wir wissen jetzt von der einen Hälfte, die haben noch genug Öl dabei, die haben noch ein Ersatzölbehältnis dabei und die anderen hatten nur ihre Fackel einmal mit Öl gefüllt, das Lämpchen, damit sie dem Bräutigam entgegenkommen. Und alle hatten das gleiche Ziel, aber nur die Hälfte hat es geschafft. Woran liegt das jetzt? Sehr interessant. Wenn wir in der Bibel lesen von Gefäßen, dann sind Gefäße ein Ausdruck für uns als Menschen. Lesen wir im Neuen Testament, wo bezeichnet wird, wir sind nur Gefäße für einen so kostbaren Inhalt, so zitiert Paulus. Für den Inhalt des Heiligen Geistes. Für den Inhalt der Gegenwart Gottes letzten Endes. Für den Inhalt der Freude auf dem Bräutigam. Für den Inhalt der letzten Endes, der uns ausfüllen möchte. Und das wissen wir aus dem Neuen Testament. Es ist Gottes Gegenwart, die uns ausfüllen möchte. Und das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist, für Gottes Gegenwart. Und jetzt geht es nicht darum, hier irgendeine Theologie aufzustellen, die ganz schwer zu verstehen ist. Hier, das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Wenn wir Gefäße sind und uns nur einen Moment mit Gott beschäftigen, nur einen Moment sagen, ich bin mal irgendwo, mit Gott habe ich mal irgendwo angefangen, aber ich achte nicht darauf, dass ich weiter in diese Beziehung, weiter mit dieser Gegenwart Gottes in Verbindung bleibe. Das ist damit gemeint. In Verbindung bleiben mit dem Öl, in Verbindung bleiben mit Gottes Gegenwart, Beziehung leben mit Gott. Dann wird's letzten Endes nachher so ausgehen, dann ist das Gefäß da, aber es ist leer, es ist nicht ausgefüllt. Und das ist keine Angst. Das ist einfach eine Wahrheit, die uns hier entgegengebracht wird. In Beziehung bleiben, das Licht angezündet, die Fackel entzündet, ja, das ist das eine. Ich habe Gott irgendwann mal in meinem Leben gefunden, aber ich entscheide mich, in Beziehung mit ihm bestehen zu bleiben, auch wenn ich nicht perfekt bin, auch wenn ich nicht alles richtig mache. Deshalb brauche ich das Öl umso mehr und deshalb brauche ich konstant die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Und das nennt man Gnade. Da ist Paulus ganz frei und sagt, wir sind von der Gnade abhängig. Punkt. Durch Gnade erlöst. Und wenn wir an diesem Punkt bleiben, und dann wird das eine Botschaft der Freude für uns, wenn wir an diesem Punkt bleiben und das immer weiter begreifen und da drin leben und sagen, Gott, ich brauche nicht nur gestern deine Gnade, damit meine Fackel, damit mein Licht angezündet ist, sondern ich brauche sie auch morgen und übermorgen und ich möchte aus der Beziehung, aus der Gnade mit dir leben, dann hast du dieses Ersatzlämpchen, das steht ja dafür, dieses Ersatzkanister, dann hast du genug Öl. Und wenn es morgen leer ist, dann lass es nachfüllen. Bist du dabei? Öl und Behältnis. Immer wieder in Gottes Gegenwart bleiben und bitte nicht entscheiden, da rauszugehen. Ich kenne Menschen, die haben angefangen, mit Gott zu leben, haben so einen starken Start gemacht und sind auf der Strecke geblieben. Liegt das an anderen? Nein. Ja, wir als Christen können uns manchmal ein bisschen mehr ermutigen, da drin zu bleiben, oder? Das ist letzten Endes so. Und wenn man sieht, wenn man in Gemeinde reinschaut oder in christliche Bereiche, am meisten können wir verletzt werden durch Menschen, die uns sehr nahe stehen, auch im Glauben. Aber verantwortlich, dass ich meine Beziehung zu Gott lebe, ist nicht dein Nachbar. ist nicht dein Glaubensbruder, ist nicht deine Schwester, dein Bruder. Verantwortlich ist nicht einmal der Pastor. Ja, wir können uns gemeinsam ermutigen. Wird es nicht getan, dann sorge doch bitte selber dafür, dass deine Beziehung zu Gott bestehen bleibt. Die Möglichkeit hast du. Dritte Wahrheit, und mit der möchte ich abschließen. Wir haben von der ersten Wahrheit gehört, der Bräutigam kommt. Da haben wir von der zweiten Wahrheit gehört, man weiß nicht, wann er kommt, aber es steht fest, dass er kommt. Jeder hat die gleiche Fairness. Die dritte Wahrheit ist, es geht um Lampe und Öl. Wir sind Gefäße. Er möchte bei uns bleiben, er möchte uns nicht verlassen. Das ist übrigens ein biblisches Prinzip. Jetzt kommt die vierte Wahrheit, nicht die dritte, Entschuldigung, die vierte. Da kommt nämlich durch, es gibt einen zu spät. Das ist auch diese gleiche Fairness, die knüpft so ein bisschen an, an diesen zweiten, man weiß nicht, wann er kommt. Es gibt einen zu spät. Es gibt einen, dass Gott irgendwann sagt, jetzt ist die Zeit vorbei, jetzt komme ich zurück. Und dann gibt es einen zu spät. Für die, die gesagt haben, ich habe noch Zeit, die Beziehung mit Gott aufzubauen, ich habe noch Zeit, das und das in Ordnung zu bringen, das muss ich mir selber auch immer wieder sagen. Nein, wir wissen nicht, wann wir Zeit haben. Heute Autounfall, tot. Menschen, die mal da waren, wo man sagt, die sind aus dem Leben gerissen worden, haben die Zeit gehabt. Die haben die gleiche Fairness gehabt wie jeder. Und es gab einen zu spät. Es gibt einen zu spät. Eine kleine lustige Anekdote. Ich stehe letztens morgens schreckhaft, stehe ich auf, schreckig aus dem Bett hoch. Das war noch in den dunklen Morgenstunden. Ich höre Geräusche unten an der Tür bei uns. Meine Frau stößt mich an und sagt, da ist vielleicht irgendjemand, geh da mal gucken. Ich schrecke hoch, greife in den Nachttisch, hol meinen Verteidigungsrevolver raus, um dem entgegenzustehen, was mich da unten jetzt erwartet. Sehe, hab das Dings in der Hand. Und was merke ich? Ich merke, der Revolver ist da, aber es war keine Munition drin. Ups. Es war Gott sei Dank nur irgendwie ein Tier oder Geräusch des Windes, irgendwas, was da unten gegen die Tür gegengeschlagen ist. Aber ich habe hier eins festgestellt. Ich dachte, ich war vorbereitet, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich nicht versichert, dass ich vorbereitet bin. Es wäre zu spät gewesen. Zur Erklärung, das ist kein Revolver, wo ich mit jemandem sofort um die Ecke bringen kann. Er ist nur zur Verteidigung, okay? Also nicht, dass ihr denkt, ich bin ein Mörder oder sowas. Ja, aber ich wäre bereit, in so einem Fall auf das Äußerste zu gehen, wenn es um den Schutz meiner Familie geht. Es hätte einen zu spät gegeben. Ich war nur halb vorbereitet. Und mit diesen Worten schließe ich, es gibt kein halb vorbereitet. Es gibt kein, ich brenne halb oder es gibt kein, ich habe nur ein bisschen Öl. Es gibt entweder, bin ich mit ihm in Verbindung oder ich bin nicht in Verbindung. Dazu möchte ich dich ermutigen. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Ich möchte beten mit uns. Und dann wollen wir ein Lied singen. Genau. Und dann gehen wir in das Abendmahl rein. Okay? Jesus, danke, dass du so gut bist. Und danke, dass das eine Botschaft heute Morgen der Ermutigung und der Freude ist, nämlich, dass du wiederkommst. Dass wir darauf warten dürfen und uns freuen dürfen. Du kommst wieder. Du hast alles vorbereitet für uns. Du bist auf dem Weg, Jesus, nicht nur wiederzukommen, sondern du bist auf dem Weg und bereitest immer noch Sachen vor für uns, Jesus. Und es wird ein Fest werden und darauf dürfen wir uns freuen. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen ganz weich machst. Immer wieder zu schauen, lebe ich in der Beziehung mit dir, Jesus. Immer wieder uns zu hinterfragen, ich brauche Gnade, ich brauche die Verbindung. Jesus, hilf mir, dass ich die Verbindung zu dir nicht verliere. Danke, dass du uns dazu ermutigst, da nicht alleine lässt mit, sondern dass du uns da selber durch deine Gegenwart, durch deinen Heiligen Geist, durch deine Gegenwart zu Hilfe eilst. Dafür danke ich dir dafür. Amen.